habe Geld und ich fliege damit nach Afrika. Und danach fliege ich nach Südamerika. Ich bin so reich, ich habe Geld zum Scheiße. Hab so viel Geld, ich kann mir alles leisten. Du ignoranter Egoist, hör mir bitte mal gut zu. Du weißt sicher ganz genau, dass die Welt grad scheiße ist. Und du bist sicher nie geliebt. Du bist ganz sicher nie geliebt. Du bist sicher. Du bist ganz sicher nie geliebt. Mir doch egal, sicher.